ihr Business läuft hoch auf Tour. Die Stärksten der Stadt ergeben sich gefügig ihrer Kur. Goldene Nase heißt sie auf der Szene. Sie schöpft bei dir und sie schläft bei mir. So viel Hitze im Tiefkühlfach, so viel Hitze in ihr. Und vergisst, die Hitze schafft sie nicht mehr. Nehmt euch den Ring, den mit dem weißen Stein. Er ist ja doch nur von mir. So viel Hitze im Tiefkühlfach, so viel Liebe in ihr. Na, na, na, na, na. Und Staub zu Staub vergeht. Ich komme viel zu spät. Es war zu heiß für sie in dieser Stadt. Hier war zu viel weiß, sie wurde niemals satt. Es hat zu viel Hitze und da friere ich. Ja, diese Stadt hat nichts für mich und dich. Es war zu heiß für sie in dieser Stadt. Hier war zu viel weiß, sie wurde niemals satt. Es hat Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird sie anschauen und du buy some steak, man. Now, did you ever rap that thing, Jackie? Is there a reference to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle damals waren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine drum, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine drum, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du warst, warum soll er dann dein Leben bringen? Ohne Lohn auf und davon. was er jetzt wusste, war 17 Jahre beim Image alles klar. 17 Jahre gerissen ganz und gar, ja. 17 Jahre ein Wunder, ah. 17 Jahre, 17 Jahre. draußen, sagt nicht wohin. Das Hirn voll Heavy Metal und sein Leber ist hin. Seine Venen sind offen und es riecht nach Formalin. Das alles macht ein kein Kummer. Und wenn du bei der Sonne kommt, verzieht eine Dame ohne Herrn erkennt mich gleich. Sie meint, rappet to the beat. Sofort überprüf ich nüchtern, keine Spur von schüchtern, ob der Nagellack farblich passt. Wäre mir bewusst, wie es nun weitergeht, ich hätte andere Pläne wohl gefasst, aber auch nicht. Auf der Retour, wo ist mein Fräuschen nur? Überfluss, was ihm der Steward sagt, erfreut ihn nicht. Doch er vermeidet Stress, daher die Stewardess seine starke Hand ergreift und spricht. Ich sehe ganz genau, noch ist der Himmel blau, wer weiß, wie lange dieser Segen hält. Den Schaden hat nur der, der ohne Fallschirm da 1000 Meter in die Tiefe fällt. Ja. Auf der Retour, wo ist mein Fallschirm nur? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moment, der letzte Engel rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt. Hinter uns. davon, ja, da wünscht ihr vaterslos sein Auto dazu Sprit? Dann mach in der Schule mit. ZB, hab Gretchen grün, war im Aufriss immer kühn. Und der Oberstudienrat hatte schnell den Rat parat und sagte: Willst du tüchtig sein und Noten ohne Shit? Nur diese Übung hält dich fit. Und seinen Rechenschieber hat er mit. Nein, danke, nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Denn ihr Vater Studienrat ist mir doch zu wenig smart, ja, ja. Stirbst du auch?